Es dauert zwar lang, doch erzählen wir jetzt euch vom Leben und Lieben dort im Dritten Reich. Er ist ein SA-Mann, vielleicht ein SS, lernt kennen ein Mädchen und dessen Adress. Erst prüft er, begreiflich, damit er gleich sieht, an ihr ist unzweifelig gar nix negroid, bewundert das Blondhaar, das manchmal nicht schlecht, die Zöpfe sind zwar falsch, doch das Blond, das ist echt. Sieht nach, ob die Zähne nicht zu vorgestreckt, es sind zwar die dritten, doch ziemlich korrekt, dann gehen sie zum Zuchtamt, dort wird sie geprüft, ob alles nur rassisch erhöht und vertieft. Drauf sagt der Herr Zuchtwart, es ist ihnen klar, bei uns kriegen die Frauen 2 Kinder pro Jahr. Sie äußert Bedenken und macht daraus kein Hehl, doch da schreit der Zuchtwart, Befehl ist Befehl. Beim ersten Kind geht's ja, drum schweigt sie dazu. Der Zuchtwart sagt, brauch es, die 2 gehen zur Ruhe. Sie glauben vielleicht, das ist alles nur Hetz. Nein, das ist dort Vorschrift, das ist dort Gesetz. Und schon nach 6 Monaten ein Bub, wie's gefragt, ganz blond, blaue Augen, dem Adolf gesagt. Und unter der Nase, da sieht man bewegt, dass der Bub schon das Bärtchen vom Adolfen trägt. Ein Deutscher allein, der ist oft sehr nett, doch 4 sind immer ein Streicherquartett. A Fahne, a Musik und Stechschritt dazu, das brauchen die Deutschen, sonst geben's kein Ruh. Hab 8 stehen und Krieg führen, dann geht's ihnen gut. Zur Vollständigkeit fehlt dann nur noch der Jud.